Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 7 2022, in dem wir die News aus dem Juni 2022 zusammenfassen und besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Wiebke. Hallo Wiebke. Sommerliche Grüße an alle Zuhörer. Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen, schönen guten Tag. Wir haben heute ein etwas leichteres Programm vor Augen, weil auch bei den Conan News scheinbar das Sommerloch zugeschlagen hat. Deswegen vielleicht heute mal eine kürzere Folge, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Starten wir durch mit dem Themenblock Anime in Deutschland. Da haben wir zunächst eine News über die kommende Blu-ray-Veröffentlichung der TV-Serie am 21. Juli in diesem kommenden Monat. Beziehungsweise jetzt ist ja schon Juli, wenn ihr den Podcast hört. Wird das erste Volume, die erste Box rauskommen der TV-Serie. Allerdings ist jetzt nochmal klargestellt worden, die deutschen Openings werden nicht mit dabei sein. Es werden die Openings nur in der Originalfassung enthalten sein. Das ist nochmal eine zusätzliche Info, die wir jetzt bekommen haben, zusätzlich dazu, was wir ja schon wussten, mit dem, dass an manchen Stellen wegen den Schnitten, die im ursprünglichen Ausstrahlung von Conan vorgenommen wurden, dass die jetzt keine Synchro haben und dann kurz OMU gezeigt werden. Und auch bei dieser HD-Fassung, die deutschen Openings werden nicht dabei sein, weil sie wohl nicht aufs Material passen würden, weil Conan ja teilweise quatscht währenddessen. Und wie Kase auch wohl geantwortet hat, als Fans dann irgendwelche E-Mails an die geschrieben haben, ist, dass das vom Lizenzgeber so gewünscht ist, dass bei dem neuen HD-Material nur die Original-Openings verwendet werden. Darüber wurde ja schon ein bisschen spekuliert im Vorfeld. Manche hatten da schon vermutet, dass die deutschen Openings nicht mehr dabei sein werden, eben weil sie vielleicht teilweise nicht mehr passen und so weiter. Ist natürlich trotzdem jetzt die Bestätigung ein bisschen schade. Viele, ich finde es ein bisschen schade. Viele sagen auch, dass es für sie jetzt ein Grund ist, nicht die Blu-ray zu kaufen, sondern doch bei den DVDs zu bleiben. Weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, weil man sich die Openings, die deutschen, auch auf YouTube ansehen kann. Crunchyroll hat, Deutschland hat die da offiziell hochgeladen. Das heißt, man kann sie zumindest weiterhin noch irgendwo sehen. Aber ja, doch ein bisschen schade finde ich es dennoch. Ich frage mich, es ist zwar klar, dass nicht in den Episoden selber die deutschen Openings vorhanden sein werden, aber ob wirklich schon ausgeschlossen ist, dass die als extra auf der Blu-ray mit dabei sein werden. Weil, also es wird halt die ganze Zeit darüber geredet, warum sie nicht dabei sind. Und als Grund wird ja hauptsächlich angenommen, dass es halt nicht reinpassen würde. Also dass man das halt schwer reinbekommt. Aber das würde theoretisch ja nicht davon abhalten, die als extra mit auf die Blu-ray zu packen, oder? Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, wenn es so wäre, hätten sie es kommuniziert. Oh, okay, ja. Ja, das ja also ich meine, halt. Sie hätten ja. Ja, also wenn sie jetzt schon Fans auf irgendwelche E-Mails antworten und auch in ihre ursprünglichen News, wenn das da irgendwie enthalten wäre, ich glaube, dann hätten sie es auch gesagt, um die Fans so ein bisschen zu beruhigen oder so ein bisschen die Enttäuschung in Grenzen zu halten. Aber dadurch, dass sie es jetzt an mehreren Stellen halt nicht gemacht haben, glaube ich nicht, dass das noch kommt. Ja, das finde ich schade, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, kein Aufwand, weil es die ja auch schon gibt, separat quasi hochgeladen, das dann mit dazu zu packen, um das wenigstens der Vollständigkeit halber dabei zu haben. Aber gut. Ja, ich finde, man kann es so ein bisschen zweigeteilt sehen. Natürlich ist es für die ja urdeutschen Fans der Serie schade, dass die deutschen Openings nicht mit dabei sind, weil die Musik ist einfach Kult und man kann sie auf jeden Fall mitsingen und jedes Mal feiert man es, wenn man sie hört. Auf der anderen Seite ist es für jemand wie mich, sage ich mal, der die, nur die deutsche Ausstrahlung von Conan kennt und somit gar nicht wirklich mit den japanischen Openings und Endings in Berührung kam, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es im Internet irgendwie entdeckt habe. Aber vorher kannte ich halt wirklich nur Detektiv Conan von RTL 2 und unsere deutschen Openings und zum Beispiel das zweite Opening, Feel Your Heart, gab es ja bei uns im Deutschen gar nicht. Als ich das erste Mal gehört und gesehen habe, war ich wirklich positiv überrascht und dachte, hä, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Das gibt's bei uns im Deutschen nicht. Was ist das? Und wenn jetzt sozusagen der, ich sag mal, fehlende Teil der Openings, die wir halt so noch nicht kennen, zu uns dann kommt, finde ich, das ist das aber auch irgendwie eine Bereicherung, was einen dazu anregen könnte, die Conan-Sammlung noch so ein bisschen weiter auszubauen, weil man ja dann quasi die japanischen Openings und Endings hat und die haben wir ja so noch nicht die Möglichkeit, sage ich mal, sie auf dem heimischen Blu-ray- und DVD-Markt irgendwie in unseren Besitz zu bekommen. Das kann ich verstehen, den Punkt, den Olli sagt. Wie gesagt, ich bin auch eigentlich nicht der Meinung, dass ich es jetzt zwingend bräuchte, dass die deutschen Openings mit in den Folgen integriert werden. Ich hätte es aber jetzt auch nicht als so einen großen Arbeitsaufwand empfunden, mal so ganz als Laie gesprochen, die mit als extra draufzupacken. Jetzt haben sie es so nicht gemacht. Gut, es gibt halt den normalen DVDs-Mehrwert in dem Sinne, weil die dann nur da drauf sind. Trotzdem ist es halt ein bisschen schade, auf diesen Blu-ray-Discs immer nichts anderes an Bonus zu finden als diese Episoden-Guide, von der ich eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin, schon irgendwie erwarten würde, dass die schon fast nicht mehr als Bonus zählt, sondern generell mit dabei sein sollte. Es ist schon ein bisschen schade, dass es sich am Ende nur um Folgen und als Bonus das Booklet handelt und dass da, ich finde, manchmal nicht so viel Energie reingesteckt wird, auch mal was Neues, Innovatives, Cooles, anderes mit dabei zu machen. Aber vielleicht ist es zu viel Aufwand, das kann ich halt auch nicht beurteilen. Dennoch freue ich mich natürlich, dass diese japanischen Openings endlich auch dann dadurch den Weg zu uns finden. Als nächstes gibt es in diesem Segment eine News zu den neuen Folgen in Deutschland. Wir sind ja jetzt offiziell im zweiten Halbjahr 2022 angekommen. Für dieses zweite Halbjahr wurden ja auch die neuen Folgen angekündigt, Staffel 6. Jetzt ist bei der FSK eine Prüfung aufgetaucht, eine Prüfungsfreigabe für 25 neue Detective Conan Folgen. Dementsprechend Folge 434 bis 458. 25 Folgen, wie gesagt. Die wurden geprüft für Auswertung Video als Bildträger, explizit DVD. Das heißt, das sind hier die DVD-Freigaben und nicht ganz zufällig ist das halt ein 25er-Block, also ungefähr die Größe von einer DVD-Box. Also ist mal anzunehmen, dass das, also erstmal wissen wir jetzt, die Staffel wird mindestens 25 Folgen haben. Offensichtlich, aber wahrscheinlich natürlich noch mehr. Und das wird jetzt wahrscheinlich in diesen Blöcken gerade von der FSK irgendwie geprüft. Die Folgen haben fast durchgängig eine FSK ab 12 Freigabe, wie wir es von Con gewohnt sind. Nur die erste Folge und die 22. Folge haben eine ab 6 Freigabe. Dadurch wäre die Box, wenn es denn in dieser Form eine Box wird, freigegeben ab 12 Jahren. Und damit sehen wir also quasi, der Arbeitsprozess an der neuen Staffel ist offensichtlich in vollem Gange, weil so eine FSK-Prüfung, das passiert ja nicht einfach so zufällig. Viele Leute haben das irgendwie missverstanden bei unseren News irgendwie, dass die Staffel jetzt nur 25 Folgen lang wäre, aber nein, das ist jetzt erstmal nur, wissen wir, dass es mindestens so viele Folgen sind und wir können dann, glaube ich, gespannt sein. Also ich bin gespannt darauf, wann sie jetzt genau die Folgen bringen. Die Staffel 5 startete ja damals im Oktober 2018. Vielleicht auch bei den Folgen jetzt wieder Oktober. Wissen wir noch alles nicht so genau, aber jedenfalls die ersten 25 Folgen sind schon mal durch die FSK durch und zumindest für die Auswertung Video-DVD. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, finde ich auch. Freut mich sehr, dass es da vorangeht mit den weiteren Folgen. Und ja, ist auf jeden Fall schön. Und nochmal sei gesagt, also es werden mehr Folgen als nur diese 25 kommen. Weil wir haben ja nur gesagt quasi, dass die ersten 25 Folgen geprüft wurden. Das heißt nicht, dass es nur 25 geben wird. Also wir wissen nicht, wie viel es werden wird. Aber der ursprüngliche Laut, sage ich mal, war halt einfach, 25 Folgen wurden geprüft. Das ist die Tatsache, das ist erfolgt. Und wie viele Folgen danach noch kommen, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wurden jetzt 25 Folgen geprüft. Und ich denke mal, es könnte mit der Prüfung so weitergehen, wie Lasse halt sagt, dass jetzt in den 20er oder 25er Schritten eben in Größe von DVD-Boxen die Folgen entsprechend prüfen werden. Und ja, das ist wie gesagt nur die Prüfung. Wie viele neue Folgen uns tatsächlich erwarten werden, wissen wir aktuell noch nicht. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich auf jeden Fall zu wissen, dass es schon mal 25 sind und eben auch, dass ja, die Spekulation jetzt läuft, dass es quasi eine neue DVD-Box geben wird und ja, damit die Veröffentlichung der Conan-Folgen auf DVD auf jeden Fall weitergeht. Und ja, das lässt mich positiv in die Zukunft blicken, dass wir nach der neuen Staffel vielleicht noch weitere Folgen kriegen werden, was im Moment noch ganz in den Sternen steht, aber es lässt auf jeden Fall positiv hoffen für Conan. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir halt damals 10 Jahre oder mehr noch auf die damaligen neuen Folgen warten mussten. Und jetzt sehen wir halt aktiv, dass an den Folgen gearbeitet wird. Und ich finde, das gibt ein positives Gefühl. Es sind halt einfach gute Neuigkeiten und man merkt, dass da etwas im Prozess ist und bearbeitet wird. Es ist ein schönes Gefühl für den Fan, wenn man das mitbekommt und es nicht einfach so unter der Hand läuft und man die ganze Zeit keine Infos erhält. Wir wissen ja eigentlich von vielen Dingen, dass Kommunikation gerade für die Fans das A und O ist. An so vielen Stellen läuft es dann manchmal falsch und dann bleibt ein fader Beigeschmack zurück. Hier ist es jetzt gerade mal eine schöne Neuigkeit und darüber kann man sich dann auch einfach freuen. Auch im Bereich Manga in Deutschland kann man sich zum einen freuen, denn im letzten Monat hat Egmont Manga eine neue Veröffentlichung begangen quasi. Yaiba Band 2 wurde am 11. Juni veröffentlicht. So eine News wird uns jetzt alle 2 Monate anstehen, wie gesagt. Also da wird man noch mehr von hören bei uns. Und wenn ihr natürlich noch viel mehr hören wollt, dann könnt ihr euch auch gerne den Themenpodcast zu Yaiba Band 2 anhören, den ich zusammen mit Olli und Philipp gemacht habe. Also wenn ihr vielleicht noch damit hadert, ob ihr bei Yaiba einsteigen wollt oder wenn ihr einfach nur wissen wollt, wie uns der Band gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal beim Themenpodcast reinhören. Die andere News in diesem Segment ist ein bisschen weniger Grund zur Freude, nämlich das Detektiv Conan Artbook, also The Gosho Detektiv Conan The Complete Colorworks 1994 bis 2015, beziehungsweise halt Detektiv Conan Artbook. Ich hatte immer noch gehofft, dass Egmont den Titel irgendwann noch ändert, wenn es nicht mehr vorläufig ist, aber ich befürchte, er bleibt jetzt wirklich so generisch, was ich ein bisschen schade finde. Jedenfalls, das Artbook wurde jetzt verschoben. Es war ursprünglich für den 5. August 2022 angekündigt, beziehungsweise so stand es im Shop drin. Doch jetzt wurde das Datum im Shop aktualisiert. Und es steht nun für den 10. Dezember 2022 drin. Also eine gute 4-monatige Verschiebung. Der Preis ist unverändert, 32 Euro, Seitenzahl 252, Hardcover-Buch. Ja, wie gesagt, wir mussten das aus dem Shop erfahren. Egmont Manga hat das meines Wissens nach nirgendwo richtig kommuniziert, warum das jetzt passiert ist. Was natürlich immer ein bisschen schade ist, aber na gut, wir können ja den Shop lesen. Und dementsprechend kriegen wir das Buch leider erst 4 Monate später zu Gesicht, aber immerhin noch in diesem Jahr. Ich hätte mir gewünscht, dass Egmont das irgendwie kommuniziert hätte, aber naja gut, was soll man machen? Das ist ja wieder genau das Thema, ne? Offene Kommunikation und Gründe benennen. Es ist einfach so viel angenehmer, weil zum Beispiel ich jetzt kann mir nicht vorstellen, also weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob der Grund gravierender ist oder nicht so gravierend. Muss ich damit rechnen, dass es dann vielleicht sogar am Ende noch weiter verschoben wird? Ist das wahrscheinlich? Ist das nicht wahrscheinlich? Das sind halt alles so Sachen, die sind einfach unangenehm für einen Fan, der sich darauf freut. Die Vorfreude verschiebt sich immer wieder, die flaut vielleicht auch irgendwann ab. Man weiß es nicht und das wäre halt einfach schade, denn an und für sich bin ich auch großer Fan davon. Ich freue mich, wenn das Artbook erscheint. Ich hoffe, es erscheint noch dieses Jahr. Und ja, am Ende muss man sehen, Kommunikation ist das A und O. Und ich finde es halt schon schade, dass man das nur über den Webshop erfährt und es dazu kein Statement von Egmont Manga gibt. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch so, dass generell Verschiebungen ja eh immer die schlechten Kommentare, sage ich mal, aufrufen und manche sich beschweren und sagen, so ein Saftverein und warum wird das schon wieder verschoben? Kriegt ihr nicht einmal was pünktlich auf die Reihe? So, diese Kommentare kennen wir ja alle und das ist halt immer ein bisschen schade und vielleicht will Egmont dem irgendwie aus dem Weg gehen, aber das tun sie ja damit im Prinzip nicht. Es kommt dann halt nur irgendwie auf anderem Wege oder später halt raus. Und ja, wie wir halt schon oft sagen, wie ich auch oft sage, Verschiebungen sind Teil des Lebens. Und wenn jetzt bei der Planung irgendwas nicht gut läuft, wenn irgendein Artwork nicht rechtzeitig fertiggestellt ist, was nicht sein wird, weil Aoyama hat das Buch ja schon gezeichnet, aber irgendwelche anderen lizenztechnischen Gründe oder so. Ich finde, das kann man alles mit dem kann man mit Verständnis gegenübertreten. Und wenn Egmont halt sagt, ja, wir hatten das jetzt geplant für, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich sag mal August. Und jetzt kam aber irgendwas Lizenztechnisches dazwischen. Sie müssen ja gar nicht genau ins Detail gehen. Einfach nur sagen, aufgrund von lizenztechnischen Gründen oder keine Ahnung was, verlagstechnischen Gründen, Lieferschwierigkeiten, was auch immer es gibt. Können Sie ja sagen, verschiebt sich die Veröffentlichung des Buches leider auf Dezember. Und dann hat man halt eine klare Aussage, man ist informiert und die Fans wissen, aha, es gibt da irgendwelche Gründe, die halt dagegen sprechen. Welche genau wissen wir nicht, aber ist ja auch egal. Aber dann weiß man zumindest, woran man ist. Klar mildert das so ein bisschen die Vorfreude, weil man so dachte, wow, jetzt kann ich das bald in Händen halten und dann, ah nee, doch nicht. Aber wie schon gesagt, Verschiebungen sind menschlich, da steckt keiner drin, was pünktlich zu garantieren. Es ist schön, wenn das klappt, aber oftmals klappt das halt auch nicht in unserer großen, komplizierten Welt. Und ja, wenn es dann halt nicht sein soll, dann ist es zwar schade, aber es ist dann immerhin schön, dass die Fans nicht vor unwissenden Tatsachen gestellt werden, sondern dann haben sie alles getan, sie haben uns informiert, wir wissen, oh, es kommt später und dann kann sich sozusagen keiner darüber beschweren, dass halt eben nicht kommuniziert wurde, weil über diese Nicht-Kommunikation kann dann nämlich auch wieder gesagt werden, ja, warum sagt ihr das nicht? Und dieses ganze Gedöns halt, ne? Das Freigabeprozess wäre noch so ein Ding, was öfter mal genannt wird. Also dass der Lizenzgeber muss ja immer Sachen absegnen und so. Und das hatten wir jetzt bei Band 100 und bei der Fan Edition, vor allem bei dem Cover, dass es da Verzögerungen im Freigabeprozess gab. Dann Fan Edition wurde dann ja verschoben von Dezember auf Februar und Band 100 von April auf Mai. Das sind natürlich kürzere Verschiebungen als jetzt bei dem Artbook. Aber da war es, also wie gesagt, bei diesem, da hat Egmont das ja auch irgendwie kommuniziert. Naja. Ich wundere mich halt, weißt du, bei dem Special Band von Band 100, das ist halt wieder ein rausgeschnittenes Artwork. Das Problem kennen wir ja, dass das ungern gesehen wird. Ne? Beispiel Fan Edition, wo das dann auch nochmal geändert wurde. Aber hierbei eigentlich außer Text, und ich meine, da ist doch gar nicht so viel Text drin, da kann ja gar nicht so viel verändert worden sein. Oder gehe ich da falsch in der Annahme? Vielleicht irgendwelche Logo-Platzierungen. Na gut, Es das ist ja kann auch sein, ja. ein längeres Interview drin mit Aoyama Ah, und okay. Minami Takayama. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas gibt, Ja gut, das ist was natürlich dann ein. noch irgendwie freigegeben werden muss oder so. Ja, deswegen hat mich das mehr gewundert, weißt du, weil eigentlich es sind theoretisch Bilder, die auch eigentlich unverändert reingedruckt werden sollten. Also das wundert mich dann halt, dass es dann auch wirklich so lange verschoben wird bei sowas. Aber gut, wir stecken nicht drin. Wahrscheinlich hast du recht, dass es an dem Prozess liegen wird. Vielleicht kriegen wir auch noch ein Statement dazu. Mal schauen. Und ja, Genau. Es gibt aber tatsächlich schon einiges an Text. Also neben dem bei Zeichnungen, wo es die nicht innerhalb von einem Kapitel oder so sind, steht das immer in Fußnoten drin, was die Quelle ist. Ich hoffe mal, das lassen sie nicht in Japanisch. Das wäre nett. Und bei den Farbseiten aus den Kapiteln gibt es auch immer eine Seite mit einer Zusammenfassung zu den jeweiligen Kapiteln oder Fällen, wo die Farbseiten herkommen, bevor sie dann richtig so seitenausfüllend abgedruckt werden. Da gibt es dann immer noch so eine Seite mit einer Zusammenfassung. Ich hoffe mal, das wird auch übersetzt. Und ja, wie gesagt, sonst noch das Interview am Ende, was halt, also wenn es nicht rausgelassen wird, was auch nicht unmöglich ist, weil manchmal machen Leute das, aber ich hoffe mal, die Seitenzahl, die Egmont im Shop hat, ist, glaube ich, ziemlich identisch mit dem, was Shogakukan in ihrem Shop haben. Das heißt, hoffentlich wird da nichts rausgeschnitten, würde ich jetzt auch nicht von ausgehen, aber gibt schon ein bisschen mehr Text, als man erwarten würde von so einem Artbook. Definitiv, das, was du jetzt genannt hättest, hätte ich alles gar nicht so erwartet, tatsächlich, bis auf halt diese kleinen Anmerkungen und halt Eingangs- und Endsachen. Aber dass es noch so Zusammenfassung zwischendrin gibt, ist ja auch cool. Aber gut, dann kann ich es verstehen, dass vielleicht an den Stellen dann irgendwas ist, was dann überprüft werden muss und das dann auch einfach länger dauert, wenn viele Sachen gerade in der Warteschlange hängen, blöd gesprochen. Na gut, schade ist es, aber wir können es nicht ändern. Kommen wir zu den neuesten Weekly-Kapiteln. Die hatten sich auch ein bisschen verzögert, jeweils eine Woche circa, was Egmont Manga damit begründet wurde, dass ihnen das Material verspätet vom Lizenzgeber übermittelt wurde von den neuen Kapiteln. Kapitel 1094 bis 1096, ein neuer Fall, den wir in seiner Gänze hatten. Ich habe ihn ja im letzten Mal schon angerissen. Conan wird von Masumi in ihr Hotel gelockt, was dann Ziel eines Bombenlegers wird, der mit Codes agiert und ankündigt und immer nur ein bestimmtes Hotelzimmer ausbombt. Und der hat jetzt auch wieder zugeschlagen in diesem Hotel, wo Masumi gerade ist. Und zufällig treffen Kon und Masumi in dem Hotel auch noch auf Erikisaki, die als Rechtsberaterin des Hotels arbeitet und ihnen dann bei dem Fall hilft, weil Kon und Masumi kriegen nicht einfach alles vom Hotelpersonal ausgehändigt von den Codes, weil die sagen, hä? Kinder, ihr Kinder bzw. Jugendlichen, ihr habt keine Autorität, aber Erikisaki schon. Es kommen dann so ein paar lustige Szenen auch mit Eri, weil sie den Namen Fukuro auch benutzen soll, um sich da irgendwie Zutritt zu den Codes und so zu verschaffen, was Eri erst gar nicht lustig findet und an ihrer Rolle aber doch ziemlich gut spielt. Sie befragen dann auch noch die Verdächtigen, die sie im Auge haben. Die Putzfrau, den Autoren, der in einem einen Zimmer neben Masumi ist, und den Pagen. Schlussendlich, nachdem sie alle befragt haben, sind sie so ein bisschen auf die Lösung gekommen des Falles und überführen den Bombenleger quasi, während also Eri überführt zusammen mit Megure und Takagi den Code quasi. Masumi und auch ihre Mutter, wovon aber niemand was weiß, sollen sich damit beschäftigen, die Bombe selbst zu finden. Und Conan überführt dann so richtig den Täter, weil er den Code noch ein bisschen, kleines bisschen mehr durchschaut hat als Eri. Der Fall ist dann aufgeklärt. Und alles ist erstmal abgewendet, es gibt keine Bombenexplosion, das Hotel muss nicht evakuiert werden. Und Mary und Masumi müssen nicht einfach raus in die Öffentlichkeit, was Mary ja gar nicht will. Möchte man meinen, doch dann am Ende ist auch noch der Fahrer des mysteriösen Mannes mit Sauerstoffmaske, den wir in dem Fall mit Heiji und Kuroda in Kapitel 1090 gesehen hatten. Er ist derjenige, der Masumi und Konnen in Kapitel 1094 gefolgt war. Scheinbar, lässt sich an der Hose erkennen. Und er ist jetzt auch im Hotel, hat Mary und Masumi beobachtet. Und nachdem der Fall eigentlich alles abgewendet ist, löst er den Feueralarm aus, damit das Hotel doch noch evakuiert wird. Und dann die ganzen Hotelgäste davor stehen und da als Menschenmenge im Freien stehen. Mary und Masumi haben sich hingekniet und Masumi hat so die Arme um ihre Mutter gelegt. Aber dieser Blickschutz kann nicht helfen, denn der Mann mit der Sauerstoffmaske, den Gosho Aoyama in einem seiner Kommentare Vader Son genannt hat, in Anlehnung an Darth Vader, weil weil der ja auch ein Atemgerät hat, kann einen Blick auf Masumi und Mary erhaschen. Und als der Fahrer zurückkommt, fragt er ihn, ob er dann etwas gesehen hat. Und der Mann mit Sauerstoffmaske sagt, ja, habe ich. Es war, als hätte ich einen Traum gesehen. Oder wie es dann im Weekly-Kapitel übersetzt wurde, es war ziemlich unwirklich oder so. Und damit endet der Fall. Und wir bekommen dann einen neuen Fall, Kapitel 1097. Ende Juli, am 27. Juli kommt dann Japan raus und dann im 1. August bei uns. Der Fall selbst, ich fand ihn ziemlich gut. Er war unterhaltsam und spannend. Es war schön, mal wieder Eri zu sehen und es war sehr schön, dass Eri auch mal in einem Fall aufgetreten ist, der keine Verbindung sonst irgendwie zu Kogoro hatte. Sie haben irgendwie seinen Namen genutzt, aber nichts mit Kogoro diesmal. Eri darf einfach nur mal so glänzen. Auch wenn sie den Fall nicht ganz so weit durchschaut hat wie Conan, aber sie war schon extrem kompetent und hatte ein paar nette Szenen. Masumi und Mary, auch wenn ihr Plan mit dem Gegengift aus dem ersten Kapitel sehr amateurhaft war, wie sie dann mit der Bombe umgehen und den ganzen Umständen, das war schon cool zu sehen. Und natürlich die Entwicklung mit dem Mann mit der Sauerstoffmaske am Ende ist natürlich mal wieder Anlass, viel zu spekulieren. Wer dieser Mann ist, was er jetzt von Masumi und Mary irgendwie will und warum er eigentlich ein Sauerstoffgerät hat. Das ist natürlich ein schöner kleiner Cliffhanger und es steht ja auch bald Kapitel 1100 an. Vielleicht gibt es mal wieder was Größeres, nachdem wir in Band 100 ja erst was hatten. Vielleicht jetzt wieder ein bisschen was in Kapitel 1100, was ein bisschen mehr in der Handlung bewegt, vielleicht aber auch nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, dieser Fall hat mir gut gefallen. Ja, also erstmal vorweg zum Fall. Ich fand den auch super unterhaltsam. Mir hat es gut gefallen, dass dieser anfängliche Plot, der ja sehr an den Fall erinnert hat, den wir gleich in der Anime-Verfilmung dann besprechen, quasi, dass das nicht zu ähnlich geworden ist am Ende, dass dieses Thema Gegengift direkt abgehakt worden ist, dem Con gesagt hat, hat er nicht dabei. Das fand ich sehr angenehm, weil dann der Fall sich nicht wieder nur darauf konzentriert hätte. Das wäre sonst vielleicht ein bisschen redundant geworden. Auch wenn ich es mag, dass dieser Fall mal wieder Bombenlegerfall ist, hat ein anderes Szenario, kein Mordfall, zumindest kein direkter. Das fand ich cool und Eri super eingebaut. Also das mochte ich sehr. Es war nicht zu charakterüberladen und trotzdem hatte man interessante Interaktionen. Also sind ja immer viele Charakter beteiligt, aber man hatte nicht das Gefühl, alle sind immer am selben Ort. Also es wurde gut auseinandergezogen, sodass man nicht so überladen war und trotzdem dann auch immer an den richtigen Stellen Interaktionen zwischen den Charakteren stattgefunden haben. Was ich mich frage wegen der Spekulation, ich glaube, es wurde ja schon von dir vermutet, Lasse, dass es sich dabei um Red Herring handelt, bei der Person. Also jemand anders als den man denkt, so in Richtung Renya oder so, wenn da spekuliert wird. Und ich frage mich halt auch, wenn man sich so den Leibwächter anguckt, der ist ja schon mal ganz anders farblich offensichtlich gekleidet, als man es jetzt von einem Mitglied der Schwarzen Organisation erwarten würde, was so hochrangig ist, dass es als Leibwächter vom Chef fungiert oder nicht. Müsste der nicht eigentlich auch komplett schwarz dann gekleidet sein? Aber wahrscheinlich sind die Spekulationen schon wieder weiter, als ich es bin. Das ist nur das, was mir aufgefallen ist. Und sonst fand ich es halt sehr unterhaltsam. Und das ist insgesamt ein sehr cooler Fall, wo ich mich auch wieder auf die Anime-Umsetzung freue, weil gerade die Manga-Umsetzung im Anime auch nochmal ein ganz anderes Flair haben. Ja, theorientechnisch ist das so eine Sache. Es gibt so ein paar Gedanken dazu. Eine Sache, die so ein klitzekleines bisschen auffällig ist, wie ich finde, ist, dass der Mann in den Fällen, in der er bisher aufgetaucht ist, dass in beiden Fällen Personen erwähnt wurden, die wir noch nie gesehen haben. Also in seinem ersten Fall wird zum ersten Mal der Großvater von Momiji Oka erwähnt, den wir ja noch nie in der Serie gesehen haben, aber der wird prominent in dem Dialog thematisiert in dem Fall. Und hier in diesem Fall war es jetzt so, dass im mittleren Kapitel Mary mal wieder den ungesehenen, also den jemand, die eine gewisse Person, die sie nicht schon wieder zur Last fallen wollen, den sie schon wieder das Hotel wechseln müssen. Also wahrscheinlich meint Mary damit die Person, die man zu mir beschrieben hat, reicher Freund ihres Vaters, die ganzen Hotels und so bezahlen. Die Person haben wir ja auch noch nicht gesehen, beziehungsweise die Identität kennen wir nicht. Und die wurde angesprochen, in dem Fall ist auch wieder der Mann mit der Sauerstoffmaske aufgetaucht. Was natürlich ein kleines bisschen, also wahrscheinlich ist der, also es ist wahrscheinlich nicht so, dass die Person dann immer die Person ist, die angesprochen wurde. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt Momijis Großvater die Person ist, die Masumi und Marys Hotels finanziert. Auch wenn das auch irgendwie ein netter Twist wäre. Ja, und ansonsten wurde noch, was wird noch spekuliert? Der Vater von Koji Haneda wird spekuliert. Ja, natürlich Karasuma, klar. Tsutomu Akai wurde auch spekuliert jetzt nach dem Kapitel, weil der eben eher an Mary und Masumi interessiert ist. Nur warum man dann irgendwie in Kapitel 1090 durch Kyoto fährt, weiß man nicht. Ja. Ich denke mal auch, also viele Leute sagen, ja, also auf jeden Fall Karasuma. Das geht sogar so weit, dass wenn irgendwelche Spoiler geleakt werden, dann irgendwie von den Chinesen oder von irgendwelchen arabischen Spoilerquellen, dass dann der Mann nicht mal mehr irgendwie beschrieben wird, sondern dass die Spoiler-Leaker einfach direkt sagen, ja, Karasuma taucht am Ende des Kapitels auf. Und dann ist es nur der Mann mit Sauerstoffmaske, weil sie halt davon ausgehen, dass es hundertprozentig er ist. Da wäre ich absolut nicht dabei. Ich glaube, jetzt auch nach diesem Auftritt bin ich mir ziemlich sicher, das ist, also ich, 99% würde ich sagen, das ist nicht Karasuma. Aber ich habe eigentlich auch Karasuma als Boss nie so wirklich gesehen, weil ich ihn als zu dumm fand. Tja, also müssen wir mal schauen, aber vermutlich eher ein Red Herring. Und ich glaube auch nicht, dass der Fahrer von dem Mann Billy ist, der Fahrer von Fusei Campbell. Sie sehen sich ein bisschen ähnlich, aber das haben wir ja auch, kennen wir ja auch schon, Mangaka haben nicht so viele Character Designs, wenn sie eine lange Serie machen. Kann man sich bei Gosho Oyama ist da kein Einzelfall, kann man sich bei ganz vielen Mangaka ansehen, dass irgendwann fangen die Charaktere, gibt es Charakterdesigns mehrfach und er hat auch ein paar Details in seinem Gesicht, die nicht aussehen wie bei Billy. Also ich glaube nicht, dass das Billy ist. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was mit Vader noch passiert. Der Vader, ey. Den Namen finde ich aber besser, als wenn man ihn einfach als Renner bezeichnet. Vader-san finde ich besser. Ja, zumal du ja auch noch nicht weißt, ob das jetzt dann wirklich der Boss der schwarzen Organisation sein wird. Also, das gibt's ja auch bei Conan, dass man so denkt, oh ja, ich erinnere gerne mal an das Nocturne der Detektive, wo Wermut dann mit Bourbon telefoniert hat und wir haben da Amuro gesehen, wir haben da Masumi gesehen und Subaru gesehen. Und wir da halt nicht wussten, ja, wer von den dreien ist es denn dann? Und Subaru, der mal Bourbon trinkt und so, da werden ja immer gerne mal falsche Fährten dann gestreut, die sich dann vielleicht auch als wahr ausstellen können. Ja, ist halt eindeutig Clickbait, ne? Also, ich meine, die meisten Leute, die das da wahrscheinlich dran schreiben, die machen das nur damit, um das halt die Klicks zu generieren. Wenn da halt da Renya Karasuma ranschreibst, dann ist halt klar, dass da die Con-Fanbase sich einmal überschlägt. Im Zweifel. Gut. Kommen wir damit zur spoilerfreien Zone, wo wir auch nur zwei Nachrichten haben. Nämlich einmal ein neues Detail zum Hani no Hanzawa-san Anime. Der wird nämlich ab Oktober 2022, also in gut 3 Monaten, im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Das wurde jetzt angekündigt. Wir hatten ja schon nach dem Ende von Zero's Tea Time gehört, dass es im Herbst sein soll. Oktober wurde jetzt konkretisiert. Und es wurden auch noch ein paar andere Details zur Produktion bekannt gegeben. Es wird auch wie Zero's Tea Time und der Hauptcon-Anime von TMS Entertainment gemacht. Audio Planning U übernimmt die Tonarbeiten. Und viele Leute, die an Zero's Tea Time und oder Con beteiligt waren, sind auch bei Hanzawa-san dabei. Soundregie, Yasuyuki und Keiko Urakami. Soundregie, Akemi Sasaki, Kamera und Bildregie. Und generell die Regie führt Akitaro Daichi. der damals schon an der Anime-Umsetzung von Yaiba beteiligt war. Storyboards und Episodenregie. Und hat auch solche Dinge als Regisseur gemacht, wie zum Beispiel den ersten Fruits Basket Anime, und war seit den 90ern an vielen Produktionen beteiligt. Ich kenne die Kapitellänge ja nicht, aber wird das ähnlich sein oder stellst du es so ein, dass es ähnlich ist wie bei Zero Tea Time von der Länge der Folgen? Es ist auf jeden Fall auch ein Comedy-Gag-Parodie-Manga. Das heißt, vielleicht auch 10 Minuten kann ich mir vorstellen. Es ist allerdings monatlich, das heißt, die Kapitellänge ist ja mindestens so das Doppelte von dem, was ein Zero Tea Time Kapitel ist. Mhm. Bisher gibt es so um die 40 Kapitel. Na gut, bei Zero Tea Time gab es jetzt auch 60 Kapitel und sie haben trotzdem nur 6 Episoden gemacht. Also daran kann man, glaube ich, nichts ableiten. Genau. Aber ja, aber also, es könnte schon sein, dass es auch 10 Minuten Episoden wieder sind. Okay. Das, ja. Mal gucken, wie ich das finden werde. Ich kann es ja jetzt erst beurteilen, wenn es dann Ende Juli für Zero Tea Time ansteht, sich das anzuschauen. Ich weiß, ich kann das irgendwie nicht einschätzen. Ich finde 10-Minuten-Episoden habe ich irgendwie beim Anime noch nie gesehen. Deswegen mal schauen, wie ich das finden werde. Ja, ich bin auch gespannt, aber ich denke mal, dass Hani no Hanzawa-san wird einfach ein netter Comedy zum Abschalten, wo man ja einfach nur sich berieseln lassen kann und dann mal schauen, wie das wird. Also man kennt ja so ein paar Details aus dem Manga und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann entsprechend umgesetzt wird, und denke mal, es wird so ja rein zum Abschalten sein. Denke, es wird ein bisschen lustig werden. Mal schauen, wie das so wird. Eine Sache, die man vielleicht noch ein bisschen kritisch ansprechen kann bzw. beleuchten könnte, ist der von mir eben angesprochene Regisseur Akitaro Daichi. Denn der hatte in Japan vor einigen Jahren ein bisschen was mit dem MeToo-Bewegung zu tun. Die gab es natürlich auch, das ist natürlich auch in Japan rübergeschwappt. Und die Synchronsprecherin Hiroko Konishi hatte damals 2018 erstmals und sich dann 2019 nochmal konkreter geäußert über einen Vorfall von vor 20 Jahren mit eben jenem Akitaro Daichi, nämlich dass sie von ihrem Manager damals gedrängt wurde, dass sie nach einer Produktion in ein gemischtes heiße Quellenbad zu gehen, und dann sollte sie als Dankbarkeit, wie der Regisseur ihre Karriere gefördert hat, doch mit dem im gemixten Bad nackt mit dem da ins Bad gehen, als, wie gesagt, als Dankbarkeit. Und da wurde sie von ihrem Manager zu gedrängt, und der hat auch gesagt, dass das dass solche, in Anführungszeichen, Anime News Network hat das als Pleasure Trips übersetzt, dass das wohl üblich sei. Und Konishi hat dann sich geweigert, hat das nicht gemacht und wurde danach ein bisschen geblacklistet in der Industrie und hat einige Rollen dann nicht mehr bekommen, und wurde dann, ihr wurde Arbeit verwehrt, weil sie eben diesen Gefallen, Pleasure oder was auch immer, beziehungsweise diese ekelhafte Bedrängung abgelehnt hat, hat das negative Auswirkungen auf ihre Karriere gehabt. Diese Vorwürfe, dass sie das öffentlich gemacht hat, hat auf jeden Fall keine negativen Konsequenzen so wirklich für die Karriere von Akitaro Daichi gehabt. Er hat danach immer noch Regiejobs bekommen und jetzt, also jetzt nicht nur Conan, aber also Hanzawa, sondern auch noch andere Anime. Und ja, also das ist, gibt es keine Konsequenzen offensichtlich in der japanischen Industrie für so eine MeToo-Geschichte. Was, auch wenn der Vorfall schon 20 Jahre zurückliegt, laut Konishi, als sie die öffentlich gemacht hat, also so 1998 rum, muss man doch sagen, das ist schon ja, das ist schon irgendwie so ein blöder Beigeschmack, wenn dann so ein Typ irgendwie keine Konsequenzen für seine Handlungen zu befürchten hat und weiterhin Arbeit kriegt, ja, muss man schauen, wie man das für sich bewertet. Ich finde es ein bisschen sehr kritisch, ehrlich gesagt, dass der einfach weiterhin Arbeit bekommt, ohne sich groß, soweit ich weiß, irgendwie mal irgendwas dazu gesagt zu haben, sondern es halt einfach ignoriert hat und ja, kriegt halt weiter Arbeit. Ätzend. Ja, kann einen definitiv wütend machen. Kann auch irgendwie schwer beschreiben, wie man dann da als Fan mit umgeht, weil im Endeffekt, man mag den Content ja eigentlich. Vom Regisseur sieht man, also es wäre, glaube ich, nochmal was anderes, wenn es eine, also zumindest von der Wahrnehmung her, nicht vom moralischen Sinn her, wenn das ein Sprecher wäre, weil den Sprecher hörst du nimmst die Person quasi wahr. Einen Regisseur nimmst du in dem Sinne nicht wahr. Dadurch ist es das einfacher, das zu ignorieren. Dennoch ist es ja eigentlich kritisch, gerade auch in Anbetracht dem, was vielleicht anderen Leuten dann auch noch passiert ist und nicht nur der einen Person, weil sowas ja selten Einzelfälle sind eigentlich. Ja, schwierig. Ja, ist ein schwieriges Thema und ich persönlich finde es auch ein absolutes Unding, dass Leute mit so einer Einstellung dann durchkommen und denen nichts passiert, nur weil sie vielleicht ein namentlicher Regisseur sind, der schon ein paar Dinge da gedreht hat und oh, wenn, dann darf man da nicht an den irgendwie ran oder so. Und dass aber andererseits der Darstellerin oder Sprecherin oder wer auch immer, dass die dann quasi davon Konsequenzen kriegt, weil sie eben den Mut gehabt hat und öffentlich gesagt hat, ja, der hat mich bedrängt und das ist einfach nicht in Ordnung, das soll nicht sein und ja, warum da dann nicht durchgegriffen wird, verstehe ich nicht, liegt mir nicht in meiner Macht zu wissen, warum da, was da wie gemauschelt wird oder vertuscht wird oder wie auch immer, das finde ich einfach nicht gut und ja. Es ist sehr schade, dass da eben, wie gesagt, dem Regisseur keine Konsequenzen drohen. Ja, das ja, kann man halt einfach nicht beschreiben. Es ist einfach ein unwirtschaftliches, absolut fehlerhaftes Verhalten. Das soll einfach nicht sein. Und ja, ich hoffe nur, dass da entsprechend ja mal durchgegriffen wird, wenn da noch sowas bekannt wird, dass das eben einfach gerechter zugeht, sage ich mal. Ja, man kennt es ja leider auch aus der Idol-Industrie und auch sonstigen Sachen in Japan. Gerade Frauen haben es da ja teilweise sehr schwer. Und es gibt auch viele, die ausgenutzt werden von ihren Agenturen, von ihren Managern. Das ist in Japan leider nicht unüblich. Und ich befürchte einfach, dass das ist halt eine Mischung aus A. Das ist wahrscheinlich in der Industrie so oft gang und gäbe, dass da halt das greift mit einer Krähe hakt der anderen kein Auge aus. Und zum anderen, das ist wahrscheinlich einfach innerhalb der japanischen Fanszene und Öffentlichkeit nicht genug Aufschrei gibt, auch wenn Leute das öffentlich machen, um dann eben Druck auf die entsprechenden Firmen auszuüben, diese Leute nicht weiter anzustellen. Was ziemlich blöd ist und einem nicht gerade Hoffnung macht, dass Dinge sich bessern in der Industrie, aber vielleicht, hoffentlich ist das auch ein Prozess, wo noch in der Zukunft mehr passieren wird, dass das im Anime und auch in sonstigen Bereichen der japanischen Entertainment-Industrie sich hoffentlich irgendwann in der Zukunft bessern wird. Also, weil irgendwann dieses System der Ausbeutung, also irgendwann wird das hoffentlich dann vor die Wand fahren, so wie es ja in Amerika auch irgendwann passiert ist. Und dass es dann auch nochmal irgendwann eine japanische, richtige MeToo-Welle gibt, die dann nochmal ein bisschen mehr Wumms hat. wegschwemmt von dem, ja, Einfach mal alles was. überrast. Das wäre gut. Das wäre schon schön. Es ist schon schade, dass es die eigentliche MeToo-Bewegung nicht geschafft hat, quasi. Aber wahrscheinlich hast du recht, dass es am Ende ein Prozess sein muss. Aber ein Prozess kann es, glaube ich, immer nur dann sein, wenn immer wieder so etwas aufkommt und immer, das immer wieder Thema wird und immer wieder klar gemacht wird, dass es nicht in Ordnung ist. Aber dann darf eigentlich sowas wie das eine Person sich gar nicht dafür rechtfertigen muss, dass sie gar nicht Stellung dazu benimmt, zu solchen Vorwürfen. Sowas darf dann eigentlich gar nicht mehr gang und gäbe sein. Und da muss man einfach hinkommen, dass da jemand einfach gar nichts dazu sagen kann und es einfach so stehen lassen kann und gar keine Konsequenzen dann trotzdem erfährt. Das muss einfach weg und ich hoffe, dass das in Japan auch noch kommt. Aber das kann man von hier drüben halt nun mal absolut gar nicht beeinflussen. Kommen wir zu einer anderen Meldung in der spoilerfreien Zone, nämlich dem diesmonatigen Release von Zero's Tea Time Band 6 in Japan. Der ist am 17. Juni 2022 erfolgt, hat wie üblich 10 Kapitel beinhaltet, Kapitel 48, 49 und dann 53 bis 60. Aus irgendeinem Grund wurde bei Band 5 Kapitel 48 und 49 übersprungen und stattdessen halt 51, 52 reingepackt. Diese Kapitel sind jetzt dann hier aber in Band 6 drin. Warum auch immer man das irgendwie da die Reihenfolge geändert hat, keine Ahnung. Damit sind aber jetzt auf jeden Fall alle 60 Kapitel von Zero's Tea Time in Bänden gesammelt. Also es gibt keine freien Kapitel mehr. Und die Serie ist damit abgeschlossen. Kapitel 60 war das letzte Kapitel. Und dann jetzt Band 6 ist der Abschlussband von Zero's Tea Time. Im kommenden Monat in Deutschland erscheint ja dann Band 5 bei uns am 12. Juli. Und Band 6 hat in Deutschland immer noch im Egmont Shop das Platzhalterdatum des 6. Juli 2023, was ja noch aus der Zeit kommt, bevor es überhaupt in Band 6 in Japan überhaupt angekündigt wurde, dass es überhaupt genug Kapitel gab. Mal schauen, wann Egmont Manga dieses Platzhalterdatum abändert und dann einen konkreteren Release von Band 6 vornimmt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ein bisschen früher sein wird als dieses Platzhalterdatum. Aber selbst wenn nicht, haben wir dann innerhalb der nächsten 12 Monate dann Zero's Tea Time in der Form, wie es jetzt in Japan komplett ist, dann auch hier bei uns in Deutschland komplett. Und hoffentlich folgt dann irgendwann demnächst auch Wild Police Story, vielleicht Egmont Manga. Könnte man sich ja mal anschauen. Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee, weil ich denke mal, Zero's Tea Time, also wie gesagt, ich kenne die Verkaufszahlen nicht, Egmont, wenn sich das sehr gut verkauft hat, dann denke ich mal, wäre Zero's Tea Time haben wir gerade, wäre Wild Police Story auch ein schönes Spin-off. Also ich persönlich war ja von Zero's Tea Time sehr angetan und würde auch Wild Police Story begrüßen, wenn es dann bei uns kommt. Und ja, freue mich auch auf weitere Zero's Tea Time Bände hier bei uns in Deutschland. Kann mir aber auch eigentlich vorstellen, dass Egmont dieses Datum für den letzten Band einfach so stehen lässt und wir einfach bis zum nächsten Jahr warten müssen. Hoffentlich mal nicht. Zero's Tea Time war übrigens auch in den Sommertipps von Marco Walz, der ist ja der zuständige Redakteur von Zero's Tea Time bei Egmont und auch für Detektiv Conan. Und am 29. Juni haben die auf Twitter so einen Post gemacht, irgendwie Empfehlung aus der Reaktion Markus Sommertipps, und da war Zero's Tea Time dabei, neben Noah of the Blood Sea und My Elder Sister. Also wurde es da nochmal speziell beworben. Und Marco Walz sagt dazu, Zero's Tea Time ist ein mega entspannter Manga zum Runterkommen. Ja, also zumindest dafür so eine Empfehlung reicht es dann mit Zero's Tea Time, also beziehungsweise nicht reicht, sondern bringt Zero's Tea Time dazu. Vielleicht, hoffentlich, ist das ein gutes Zeichen dafür, wie Zero's Tea Time intern gesehen wird, als positiv. Und dann, ja, wie gesagt, hoffentlich dann Band 6 ein bisschen früher, aber selbst wenn nicht, ist es ja auch Juli 2023 ist ja jetzt nicht mehr so weit entfernt. Und dann hoffentlich Wild Police Story. Gut, kommen wir damit zu den Episoden des Anime in Japan. Da haben wir heute zwei Zweiteiler zu fassen. Einmal den Beginn machen wird Episode 1045 bis 1046, Geburtstagsparty mit Gottesstrafe, so rum. Und das ist mal wieder eine Manga-Umsetzung und über die Episoden erzählt uns jetzt Olli kurz etwas. Ja, wir beginnen die Episode mit Ran, Sonoko und Masumi in einem Buchladen, wo auch die Klassenkameradin Remi dabei ist. Nee, Yumi ist dabei. Remi ist die ältere Schwester von ihr, die vor kurzem ein Buch rausgebracht hat, was Ran sich gerne kaufen möchte. Und ja, dann reden sie da noch so ein bisschen drüber und kommen dann auch entsprechend auf die Geburtstagsparty der beiden Schwestern zu sprechen, weil sie zufälligerweise halt recht nah beieinander Geburtstag haben und deshalb ihre Feiern immer zusammen machen. Und ja, Remi ist halt entsprechend ein Model und daher recht bekannt und feiert sozusagen ihren Geburtstag in einem Hotel mit vielen berühmten Gästen und Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Und ja, Yumi seinerseits als Klassenkameradin von Ran, Masumi und Sonoko feiert halt wie gesagt mit und sagt halt auch, ja, ihr seid meine Klassenkameradin, Freundinnen, ich hätte euch gerne dabei. Und ja, lädt dann die drei sozusagen ein und hat aber noch eine andere Bitte, deren Gründe wir aber an dieser Stelle noch nicht erfahren. Und Ran ihrerseits hat auch eine Bitte und ja, bittet die Klassenkameradin dann um etwas. Um was sich das im Detail dann alles handelt, erfahren wir ein paar Minuten später. Nämlich ging es Ran halt darum, dass er Conan mit zur Party, dass sie Conan mit zur Party bringen kann, denn Conan hat eine Entzündung im Mund, kann nicht richtig reden, aber Coran ist irgendwie unterwegs und sie wollte den Kleinen nicht allein zu Hause lassen. Und ja, die Schwestern haben nichts dagegen, deshalb ist er mit dabei. Ja. Und so haben wir dann eine entsprechend illustre Runde auf der Party. Da sind, wie gesagt, alle oder einige entsprechende berühmte Persönlichkeiten mit dabei. Und ja, dann erinnert Ran Conan daran, die Medizin halt auch einzunehmen, dass seine Entzündung besser wird. Und Masumi kann dann einen Blick in Conans Medizindöschen werfen, wo eben auch besagte Kapsel noch drin ist, die er sich ja von der Kyoto-Klassenfahrt noch gebunkert hat. Die hat er ja nicht gebraucht. Und ja, Masumi ist ja inzwischen so ein bisschen auf, da gibt es so ein Gegengift für ihre geschrumpfte Mutter und soll da so ein bisschen, ne, ein bisschen schnüffeln. Und dann ruft sie eben Mary auch an und sagt, ja, da gibt's was. Conan hat da irgendwas mit bei, sieht so und so aus. Und Mary sagt dann, ja, besorg das mal, das könnte weiterhelfen. Und sie hat dann auch eine kurze Erinnerung, ja, an ihr, sag ich mal, früheres Leben vor ihrer Schrumpfung. Genaues gibt es später dann dazu. Und ja, dann lernen sie eben entsprechend die Schwester von Yumi kennen und Ran lässt sich dann das Buch, was sie am Vortag gekauft hat, gerne signieren. Dabei kommt jedoch raus, dass der Stift, den der Manager ihr geben wollte, der ist irgendwie ausgetrocknet, schreibt nicht mehr und dann hat aber ihre Schwester zum Glück noch so einen Stift dabei, der dann schreibt und dann kriegt Ran ihr Autogramm, ist happy. Wir lernen dann noch so ein paar andere Personen neben dem Manager halt kennen. Einmal den Patissier, der den Kuchen gemacht hat für die beiden Schwestern. Und dann gibt es da auch noch den Hairstylisten. Und ja, der ist so ein bisschen der negative Darsteller, sage ich mal, auf dieser Party. Und deswegen wollte Remi auch, wollte Yumi auch, dass Ran und Sonoko und Masumi mit dabei sind, weil dieser Hair-Designer ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, Schürzenjäger und macht gerne mal die Frauen in seiner Umgebung an, flirtet die an oder so, dabei ist er eigentlich verheiratet und ja, selbst bei der Klassenkameradin hat er es schon versucht, die ja eben wesentlich jünger ist als er und ja, wenn halt dann entsprechend Yumi mit ihren Klassenkameraden da auf der Feier zu Gast ist, wird dem natürlich so ein bisschen die Angriffsfläche genommen. Und ja, dann geht die Party sozusagen richtig in Schwung. Es gibt den besagten Kuchen, den der Patissier gemacht hat. dann wird Happy Birthday gesungen und es werden, ja, ich weiß gar nicht, ob es Dias waren. Früher wären es Dias gewesen, falls man die noch kennt. Ansonsten eine PowerPoint-Präsentation von, ja, den Kindheitsbildern von den beiden Schwestern. Und ja, alle sind recht glücklich und essen den besagten Kuchen, außer der Manager, der kriegt irgendwie einen Anruf, muss kurz weg. Und ja, der Manager hat sich noch so ein Party-Gimmick besorgt, eine Brille, die im Dunkeln leuchtet. Ja, alles hat so ein bisschen schön Touch, bis dann plötzlich der Manager zusammenbricht, weil er anscheinend vergiftet wurde. Das kriegt dann Kommissar Miguret mit seinem Team halt raus. Die ermitteln dann und finden raus, oh, der wurde vergiftet. Und jetzt geht es dann entsprechend rauszufinden, wer auf der Party das denn war, von den 10.000 Gästen, die wir so haben. Aber Masumi und Conan sagen halt, nee, wir können uns auf die Personen eingrenzen, die mit dem Opfer am Tisch saßen, weil auf der einen Seite ist irgendwie eine Weinflasche zu Bruch gegangen. Da durfte also keiner lang gehen. Und das sieht man dann auch, da ist keiner lang gegangen, weil es gibt keine Fußspuren. Und auf der anderen Seite saßen halt Masumi und Conan und da stand dieser Projektor. Das heißt, da wäre auch keiner durchgekommen. Und es gibt nur noch einen Weg in die Küche, aber die Küchenangestellten sagen halt, ja, gab Stromausfall, da kam keiner durch. Und deswegen haben wir die Verdächtigen nur an dem entsprechenden Tisch. Und ja, ein wichtiges Indiz ist dann noch, dass dem Opfer eben besagte Worte Gottesstrafe auf die Stirn geschrieben wurden. Und ja, da geht es dann im Prinzip mit weiter, dass sozusagen die Leute, die einen Marker bei sich haben, so ein Edding, dass die dann in Verdacht geraten und dann werden die alle so durchsucht auf besagten Marker. Der Patissier hat aber keinen. Der Manager hat ja den von dem Model aufgehoben, aber der schreibt halt nicht. Und die einzige, die einen funktionierenden Marker hat, weil sie ihn ihrer Schwester geliehen hat, ist eben die Klassenkameradin von Ran und Sonoko und Masumi und gerät daher in Verdacht. Und das ist ja so ein bisschen heikel. Und ja, dann gibt es da ja noch diese andere Story mit Masumi, die das Gegengift besorgen soll. Und im Hotel ist dann auch Mary halt anwesend und er denkt dann halt entsprechend in Bezug auf das Gift halt auch an ihre eigene Geschichte und wir erfahren, wie sie von ihrer eigentlichen Größe auf ihr, ja, jetziges Ich geschrumpft wurde, damals von Wermut in London und erfahren, dass Mary zum MI6 gehört und kriegen dann auch die Verbindung zum, ja, wie sie sozusagen Conan verdächtigen Shinichi zu sein. Und ja, das kommt dann halt alles so ein bisschen entsprechend zusammen und der Fall wird dann entsprechend natürlich auch noch weiter verfolgt und es gelingt dann am Ende sozusagen Conan und Masumi mit Hilfe eines, ja, Tricks, sage ich mal, herauszufinden, wie denn das Ganze vonstatten ging, wer den entsprechenden Marker bei sich hatte, dem Opfer das auf die Stirn geschrieben hat und ja, der Täter wird dann am Ende überführt, das ist kein Geheimnis und ja, die Geschehnisse können dann gegen Ende entsprechend aufgeklärt werden und ja, es verbleibt dann eigentlich nur noch Masumi, die besagtes Gegengift gerne an sich nehmen möchte, aber auch Conan gelingt es gegen Ende ihr da ein Schnippchen zu schlagen und so haben wir einen aufgeklärten Fall, eine etwas verwirrte Geburtstagsparty und eine sichtlich enttäuschte Masumi, die halt kein Gegenmittel bekommen hat. Und Conan hat sich am Ende von seiner Entzündung erholt und kann wieder reden. Das gibt doch auf jeden Fall gut positives Licht für die weiteren Episoden. Ja, aber bleiben wir doch erstmal hier bei dieser Episode. Für mich die wichtigste Szene in diesem Fall und die Szene, auf die ich mich am meisten gefragt habe oder gefreut habe, wie die umgesetzt wird, ist natürlich der entsprechende Flashback, den ich gut umgesetzt fand auf der Vauxhall Bridge. Auch wenn ich in der ersten Episode nicht ganz so verstanden habe, wozu die schwarzen Balken dann da waren. Also doch, ich habe es schon verstanden, wegen eben Flashback und das sollte so auch mit der Farbgebung so ein bisschen alten Film so simulieren. Das haben sie eigentlich vorher noch nie so wirklich gemacht bei Flashbacks. Und dann in der zweiten Episode waren die schwarzen Balken dann ja auch weg im Flashback. Und die Farbgebung ist halt so ein bisschen geblieben, aber zumindest da die Balken sind wieder weg gewesen. Also habe ich, also warum das jetzt so unterschiedlich dann ist von Episode zu Episode, da hat man sich nicht gut, so gut abgesprochen. Sonst animationstechnisch aber gut umgesetzt. Ich mochte das zusätzliche Detail, was mir besonders aufgefallen ist bei dieser ganzen Sequenz, wie Wermut Mary greift. Also sie greift sie ja so am Kinn und am Hinterkopf greift sie ihre Haare. Das war schon ganz gut umgesetzt. Danach irgendwie so, wie sie von der Brücke gefallen ist, war dann eher so ein bisschen visuell. Und sonst der restliche Fall, ja, so insgesamt visuell, ach, der Anime, ne? Es verbessert sich nicht so wirklich. Inhaltlich kann ich den Fall nur loben. Ich fand es einen tollen Fall. Und gerade dieser Flashback, das war damals im Manga schon so ein ziemlicher Hype-Moment. Und ich fand, das haben sie im Anime auch gut umgesetzt. Deswegen bin ich mit diesen beiden Folgen durchaus zufrieden. Ja, die Animation ist auch mit einer der Sachen, die mir am prägnantesten in Erinnerung ist. Gar nicht so beim Flashback, sondern halt auch vor allem in der eigentlichen Episode. Ich fand diese Weinflasche zerbrochen so unglaublich komisch. Die war irgendwie zu groß. Ich weiß gar nicht warum. Das war irgendwie so in den falschen Proportionen. Das hat mich in dem Moment irgendwie voll aus der Story rausgehauen, weil ich dann erstmal verstehen musste, warum das so für mich so anders wirkt. Und so wirklich verstanden habe ich es immer noch nicht, was sie da gemacht haben mit dieser komischen Weinflasche. Aber solche Geschichten fallen einem dann halt irgendwie auf, die bleiben einem irgendwie auch, finde ich, mittlerweile dann negativ im Kopf. Also das ist halt der Anime, selbst wenn es eine Manga-Umsetzung ist, an manchen Stellen gibt er sich nicht so Mühe. Da muss man sagen, im Flashback an der einen Stelle, so wie du das auch gesagt hast, Lasse, wo dann da der Kopf zurückgezogen wird und so, das fand ich, das haben sie gut umgesetzt. Das hatte so wirklich so das Gefühl, also das hätte man jetzt halt auch falsch umsetzen können, dass es nicht so eine Gewalttat quasi war, sondern das kam halt schon gut rüber. Das ist ja auch nicht so leicht umzusetzen vielleicht. Auf jeden Fall haben sie das richtig gemacht in meinen Augen. Ich muss gestehen, vom Fall her ist es einer, also ich finde den Fall super. Der macht Spaß zu schauen, weil es einfach mehrere Gimmicks gibt von einer Masumi, die versucht, das Gegengift zu kriegen über einen Con, der nicht richtig sprechen kann. Da sind so viele Kleinigkeiten drin, das ist witzig. Und auch diese Endszene ist einfach mit dem, ach ja, das Lösen von dem Fall ist die beste Medizin für ein Detektiv. Ach, das ist einfach sehr, sehr knuffig. Das mag ich. Und ich mag auch, eigentlich mag ich jeden Fall, in dem man ein bisschen das Vergehen der Zeit merkt. Ich weiß, das ist bei Con definitiv nicht gang und gäbe und deswegen liebe ich solche Fälle dann, wo man dann so Effekte von der Vergangenheit, die man als Fan miterlebt hat, Auswirkungen auf andere Fälle haben. Und nicht irgendwas erzählt wird, was irgendwann mal in der Vergangenheit war, was einem komplett neu ist, was man nicht miterlebt hat quasi. Deswegen, das macht den Fall halt doppelt und dreifach so cool. Und ja, deswegen, nur die Anime-Umsetzung ist halt, ach, es ist halt schade, aber das ist momentan halt gang und gäbe. Kann man auch nicht ändern. Ja, also mir hat es auch sehr gut gefallen. Also gerade was du zuletzt angesprochen hast, das mit der zeitlichen Einordnung. Also beim Lesen des Mangas kam es mir echt vor, wie als wenn Jahre vergangen wären zwischen dem London-Fall und dann dem tatsächlichen Auftauchen von Masami. Und hier jetzt die Verknüpfung zu sehen, ist für mich im Anime ja immer noch mal ein bisschen deutlicher als dann im Manga, weil wir haben bewegtes Bild, die Leute sprechen miteinander irgendwie. Kann ich das immer ein bisschen leichter nachvollziehen, aber das ist ja individuell persönlich. Aber trotzdem fand ich das sehr schön, hier dann halt dann entsprechend zu sehen, wie ja ein Teil des Puzzles quasi gelöst wird und man halt weiß, warum die beiden denn aufgetaucht sind und was deren eigentliches Ziel ist. Und ja, ansonsten, ja, der Fall an sich. Ja, war jetzt nicht so besonders, sage ich mal. Auch wieder am Ende das Motiv von dem Täter fand ich auch eher so, aber gut. Ja, ansonsten war es eine gute Epi oder zwei gute Episoden. War schön, mal wieder eine Manga-Umsetzung zu sehen. auch wie das dann entsprechend mit Conan gelöst wurde, der halt nur so abgehackte Worte von sich gegeben hat. Am Anfang musste noch immer übersetzt werden, gegen Ende hat man ihn dann entsprechend verstanden, was ganz gut war, weil ich habe ihn von Anfang an verstanden, also konnte man sich gut herleiten, was er da gesagt hat. Ja, ansonsten, ja, sehr schön die Hintergrundgeschichte mit Masumi und Mary entsprechend und ja, bleibt abzuwarten, wie es dann jetzt entsprechend weitergeht, welche Versuche Masumi und Mary noch unternehmen. Wir haben es vorhin im Manga-Teil schon so ein bisschen gehört, was noch kommt. Wer es nicht gehört hat, der sei gespannt, da kommt noch was. Und ja, hier geht es auf jeden Fall auch weiter. Also kurz noch abschließend, meine Bewertung ist hier 4 von 5 Weinflaschen, die so schön zerbrochen sind. Hey. Ich gebe 4,5 von 5. Weil sie zerbrochen ist, ne? 4,5. Ja, weil ich finde, dass der Anime, also dass die Folge einfach so viel Spaß abseits vom Anime macht, das reicht ein bisschen was aus. Die Weinflasche vergesse ich ganz schnell. Olli, die gab's nicht. Das war so komisch. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Zweiteiler, den wir zu besprechen haben. Diesmal ein Filler-Zweiteiler, Episode 1047 bis 1048. Das unheimliche Spiel des roten Schafes. Und diese Episoden werde ich kurz zusammenfassen. Kogoro kriegt einen Auftrag von einem Angestellten des Restaurants La Mucho, dessen Freundin scheinbar entführt wurde, hat eine Nachricht bekommen vom roten Schaf, dass er in den Baker Park kommen soll. Aber es gibt scheinbar keine Lösegeldforderung. Conan und Ran denken sich, rotes Schaf, da klingelt irgendwas bei uns, sind sich aber nicht ganz sicher. Kogoro nimmt dann den Job an und geht dann dementsprechend zum Park, alleine um dann bei dieser, ja nicht Lösegeld, aber halt soll da hinkommen, Auflösung irgendwie zu assistieren. Es stellt sich dann aber raus, das Ganze war nur ein Prank quasi, aber scheinbar ist das Spiel des roten Schafes irgendwie was gerade im Internet los ist, wo dann Freundinnen so tun, als wären sie entführt worden und dann ihren Freund irgendwo hinbestellen vom angeblichen Entführer. Und wenn der Freund halt hinkommt, dann ist er halt mutig und würde alles für seine Freundin tun. Dann sind alle total happy. Kogoro ist eher total sauer, dass seine Zeit hier verschwendet wurde mit irgendwelchen so Pärchen-Mutproben quasi. Con und Ran sind dann auch unterwegs zu diesem Park ein bisschen später, weil sie Interesse hatten an dieser Sache mit dem roten Schaf, sind beide unabhängig voneinander so losgegangen und treffen sich dann. Und als sie bei einer Unterführung sind, kommt ihnen dann tatsächlich auch eine Person in einem roten Schafskostüm entgegengelaufen und läuft halt ihnen vorbei mit einer Tasche unterm Arm und kommen und ran, gehen dann zur Unterführung und da finden sie einen Mann, der erstochen wurde. Und das legt natürlich nahe, das rote Schaf war der Täter. Takagi und Migore ermitteln. Das Opfer stellt sich raus als der Chefkoch von demselben Restaurant, wo das Pärchen arbeitet. Und dort versammeln sich dann am nächsten Tag die Polizisten, um die Leute zu befragen, nämlich zwei weitere Köche und der Geschäftspartner von dem Chefkoch, die zusammen das Restaurant hatten. Und es werden dann die Leute befragt und Kogoro schleppt auch noch das Pärchen an, weil die arbeiten ja auch da. Ist allerdings ein großes Restaurant, deswegen weiß man nicht so wirklich, ob der Chefkoch sie überhaupt kannte, weil er hatte nur Interesse an seinem Essen und nicht so wirklich an irgendwelchen Angestellten. Einer der Köche erzählt dann, dass ihm eine Dating-App vorgeschlagen, dem Chefkoch eine Dating-App vorgeschlagen hat, wo er scheinbar eine Freundin gefunden hat, die vom roten Schaf auch entführt wurde, aber diesmal war es scheinbar eine richtige Entführung mit 50 Millionen Yen Lösegeldforderung und im entsprechenden Video, wie die Freundin von dem Chefkoch gefesselt in einem Wagen liegt. Und scheinbar ist das rote Schaf also doch irgendwie was Ernstes. Und Conan und Ran überlegen sich, erinnern sich daran, wo sie das rote Schaf schon mal gesehen haben, nämlich vor 10 Jahren auf irgendeinem Festival war auch schon mal ein Typ, der so ein rotes Schafkostüm anhatte. Con erinnert sich natürlich aus der Zeit, weil er damals Shinichi war. Huiuiui. Und deswegen finden sie zu einem alten Kostümladen, der so Ganzkörperkostüme verkauft, ein alter heruntergekommener Laden, und findet dort auch das Kostüm des roten Schafes, und es stellt sich dann raus, es wurde vor 3 Wochen gemietet, das Kostüm mal, und dann wurde es hinterher immer mal wieder entwendet und dann immer am nächsten Morgen zurückgebracht, weswegen der Ladenbesitzer schon sauer ist, und es stellt sich raus, das Kostüm wurde vor 3 Wochen ausgeliehen von dem Geschäftspartner von dem Chefkoch. Und dann damit endet so die erste Folge, und die zweite Folge beschäftigt sich dann vor allem damit, die verschiedenen Handlungen von den verdächtigen Personen aufzuschlüsseln, denn außer einem der Köche haben fast alle irgendwie was mit dem Fall in einer oder anderen Weise zu tun, sind darin verstrickt, was dann eben Schritt für Schritt aufgelöst wird. Erst wird so gezeigt, dass dann der Geschäftspartner und der Chefkoch zusammen Steuerhinterziehung begangen haben, weil dann geschlussfolgert wird, der Täter musste irgendwie wissen, dass der Chefkoch 50 Millionen Yen einfach in Bargeld organisieren kann und Nachschließung der Banken am Abend. Und dann stellt sich raus, das Pärchen steckt hinter dieser Serie mit diesen Entführungen und auch irgendwelche viralen Videos mit Streichen mit dem roten Schaf, was sie dann irgendwie gemacht haben, weil sie das Kostüm, den Ruf des Kostüms ruinieren wollten, weil sie darin Flyer verteilen sollten, worauf sie keine Lust hatten. Dadurch stellt sich dann raus, dass sie die beiden Geschäftsführer bei ihrer Steuerhinterziehung belauscht haben. Und da stellt sich dann raus, dass die Freundin von dem Pärchen ist gar nicht richtig mit dem Typen zusammen, beziehungsweise spielt das nur, sondern ist eigentlich mit einem der Köche zusammen. Und die beiden zusammen haben den Koch erpresst, weil eigentlich ist die Freundin über die Dating-App, die der Koch ihm empfohlen, dem Chefkoch empfohlen hat, war nämlich eigentlich die Freundin von dem anderen Pärchen in Verkleidung, und das wollen sie eben so machen, um ihm diese 50 Millionen Yen abzuziehen. Aber sie haben ihn nicht ermordet, denn kurz bevor er das Lösegeld holen konnte, wurde er überwältigt von einer anderen Person und das Kostüm wurde ihm geklaut. Und das war dann noch eine andere Person. Und die hat dann aber eigentlich die Tat begangen. Und wenn man jetzt so weiß, was für Person dabei war, dann bleibt nur eine Person, nämlich der Kostümladenbesitzer. Der hat das irgendwie alles rausgefunden und wollte dann die 50 Millionen Yen, um seinen alten, heruntergekommenen Laden zu retten. Aber dann hat er versehentlich bei der Unterführung sich zu weit aufgerichtet, dadurch ist das Kostüm an den Hörnern runtergefallen vom Kopf, weil er gegen die Decke gekommen ist, und der Koch hat dann sein Gesicht gesehen und dann hat er ihn spontan ermordet, weil er hat sein Gesicht gesehen, und oh, ganz viele Tränen, und der Fall ist aufgelöst. Ja, wie man vielleicht schon an der Art meiner Erzählung aus der zweiten Episode nachvollziehen kann, das ist ein bisschen viel, was hier in diesem Fall passiert. Wir haben viele Personen, die auch alle irgendwie was zu tun hatten. Das baut dann immer so weiter aufeinander auf, was dann jetzt alles wer irgendwie wo gemacht hat. Und das ist ja eigentlich, möchte man meinen, das ist irgendwie ja vielleicht was Gutes, dass es ein bisschen vertrackter ist. Aber durch die Art und Weise, wie viel hier passiert, ist quasi alles, jede dieser Taten jeweils nur mit ein oder zwei Hinweisen irgendwie bestückt gewesen, und wie das dann alles aufgelöst wird, so nacheinander, es rutscht dann leider so von die Komplexität ist irgendwie unterhaltsam zu, ach, das ist jetzt aber alles irgendwie unnötig kompliziert und irgendwie ein bisschen zu viel, fand ich. Und deswegen insgesamt, sie haben sich hier scheinbar viel vorgenommen, und auch das mit diesem Schaf ist ja irgendwie eine nette Idee, aber auch dieses Potenzial irgendwie, dass da so ein Täter in einem Schafskostüm, das hätte ja auch ein bisschen unheimlich sein können, zum Beispiel. Das wurde aber fast gar nicht so beleuchtet. Und wie das dann alles sich entwickelt hat, fand ich doch insgesamt ein bisschen enttäuschend, auch wenn es ein soliderer Filler war als manche von den Ausfällen, die wir ja sonst besprechen. Also es war jetzt nicht das Schlechteste, ich fand es so ein bisschen okay, aber insgesamt dann doch irgendwie ein bisschen alles zu unnötig kompliziert ist, dass ich es wirklich gut finden würde. Wie seht ihr das? Um ehrlich zu sein, genau so. Also ich konnte es jetzt nicht so gut beschreiben, aber nachdem ich dir zugehört habe, habe ich das genauso empfunden. Ich habe jetzt währenddessen, ich habe dir zugehört und habe ich noch ein paar Details nachgelesen, nochmal in der Folgenzusammenfassung. Und jetzt hat sich so nach dem ersten Gucken so langsam das Bild über diese zeitlichen Abläufe auch wirklich gefestigt. Und das heißt schon was, wenn man das irgendwie nicht während der Folge so hundertprozentig versteht, weil einfach immer wieder neuer Fakt mal eben schnell dazu kam. Plötzlich wurde der eine Typ wieder niedergeschlagen, dann war das, dann war das. Irgendwie treffen super viele Charaktere aufeinander. Es sind ja auch super viele neue Charaktere. Das allein ist ja immer schon anspruchsvoll. Also finde ich zumindest immer, wenn die sich dann mit Namen ansprechen, dann fällt dir manchmal diese kleinen Hinweise, die gehen dann halt auch in so einer Last unter. Dann kannst du halt selber nicht mitraten, weil, wenn man ehrlich ist, die Hinweise, die dann geliefert worden sind, die waren so minimal, stellenweise, fand ich jetzt persönlich. Klar, die werden immer hervorgehoben durch bestimmte Sachen, aber dadurch, dass das so viel war, was überall immer hervorgehoben wurde, merkst du das dann halt schon irgendwann gar nicht mehr. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Con sich da am Ende den Kopf gestoßen hat bei dem Pinguin, das war für mich überhaupt nicht mehr wichtig, weil so viel passiert ist zu dem Zeitpunkt schon an Dingen parallel. Vielleicht hat es auch immer ein bisschen daran gekrankt, dass man alle immer trennen musste zwischenzeitlich, dass man dann Kokoro alleine wieder losschickt, dann ist Kokoro da alleine, sind Rang und Con da alleine, dann ist da der alleine unterwegs, dann sind die da wieder alleine unterwegs. Das macht das Ganze ja nicht immer einfacher, finde ich, um das nachzuvollziehen. Ansonsten muss ich aber auch gestehen, dass es ein sehr solider Filler ist. Es ist nicht alles am Ende komplett bescheuert, was da dargestellt wird an Geschichten oder an den Haaren umständlich herbeigezogen. Es ist ein bisschen witzig, dass am Ende alle irgendwie schuld an irgendwas sind. Quasi kannst du da einmal alle nehmen und einmal alle irgendwo in den Knast stecken, gefühlt. Aber das fand ich dann wieder ein bisschen witzig. Aber den Humorfaktor, den haben sie dann nicht genommen, den habe nur ich für mich entwickelt. Aber sonst, es ist ein sehr solider Filler, den kann man sich angucken. Aber vielleicht hätten sie sich ein paar Sachen ersparen können. Und ich muss gestehen, ich brauche in solchen Fillern immer diese bedeutungsschwangere Rückblende ran. Und Shinichi halt hat für mich irgendwie in so einem Filler nicht so viel Wert wie in einem Canon-Fall, muss ich gestehen. Weil ich irgendwie weiß, dass es nicht Canon ist. Und ach, ran mal wieder weinen zu sehen, na, toll. Weiß, aber gut, sie ist halt ganz süß in dem Kimono an der Stelle. Ja, ist halt auch was wert. Ja, gut, man sieht sich, wenn einem überlegen, es ist so hin und her geworfen. Ich glaube, wenn man sich den Fall ein zweites Mal ansieht, ist es durchaus besser als manche anderen Filler. Von daher, man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Das erinnert mich so ein bisschen an die Filler-Folge Ein geheimnisvoller Junge damals, wo dann irgendwie das mit so einem Ladenbesitzer war, der dann auch vor 10 Jahren mal Shinichi getroffen hatte und dann jetzt sich durch Con an Shinichi Ja, irgendwie stimmt, da war was. erinnert fühlt und so. Und das ist dann, das ist in Filler-Folgen immer so ein bisschen, ach Leute, also Ja, genau. da, wir wissen es, also wir wissen es halt, dass die Filler-Folgen können nicht irgendwie was beeinflussen, dann würde ich halt, da würde ich es halt einfach lassen und dann nicht sowas irgendwie dann noch einbauen. Ist ja schon, ich finde es schon manchmal blöd, wenn die Filme das machen, aber wenigstens haben die Filme dann manchmal noch so ein bisschen mehr Sinn dahinter, warum das dann irgendwie eingebaut wird. Und bei den Episoden wirkt das dann immer so ein bisschen, ach ja, warum musste man das jetzt noch irgendwie reinbringen damit ran? Ich meine, es hat ja auch nicht substanziell, hat es ja halt nichts beigetragen, außer halt, dass Ran und Con irgendwie wussten, dass das ein Kostüm ist, was es schon länger gibt und dann bei diesem alten Kostümladen ist. Aber das hätte man irgendwie auch anders ermitteln können. Hat halt, kriegt halt Takagi einen Anruf, ah, hier einer unserer Polizisten hat das irgendwie nachgeforscht, hat irgendwie durch Zeugenaussagen rausgefunden, wo das gibt, das Kostüm. Und da wäre man da auch irgendwie hingekommen. Also das hat es halt vorne und hinten nicht gebraucht, deswegen das finde ich da auch eher überflüssig. Ja, jetzt habt ihr schon ganz viel gesagt und ja, gefühlt sage ich auch noch mal ganz viel dazu. Aber mal schauen, wie viel es am Ende wird. Ja, nach der ersten Episode muss ich sagen, also ich fand die erste Episode ging noch relativ ruhig und gesittet zu. Da hatten wir dann am Ende Coguron, der sich sicher war, aha, es ist der Geschäftspartner, weil der hat sich das Kostüm ausgeliehen, ist damit dann entsprechend hin zu seinem mit seinen Schlussfolgerungen. Und ja, aber in der zweiten Episode haben sich die Ereignisse dann wirklich überschlagen. Und ja, es war teilweise irgendwie, es wurden Dinge aufgeworfen, die wurden nicht verfolgt und dann wurden Dinge eingeworfen, wie ihr schon gesagt habt, mit Ran und Klein Shinichi und wo man so weiß, absolut unnötig, das muss gar nicht hier rein, weil das hat eh keine Relevanz für die Hauptstory und ja, dann auch diese Tatsache fand ich, als Conan da in der ersten Folge diese Schleifspur gesehen hat auf dem Küchenfußboden. Das wurde überhaupt nicht weiter verfolgt, weil dann kam Kogoron mit dem Pärchen rein und hat gesagt, hier, die habe ich gefunden, ne? Hier Story so und so, bla bla bla. Und dann kommt man nicht mal wieder darauf zurück, bis zum Ende der ersten Episode nicht, wo ich so dachte, hallo, da hat Conan irgendwas gesehen und das muss irgendwie wichtig sein, aber da wird gar nicht von gesprochen. So, sonst macht er immer so den, guck mal, ich hab da was gesehen. Gar nicht von gesprochen, gar nicht. Also fand ich sehr seltsam. Dann eben, ja, auch diese ganzen Einwürfe während der Gespräche, so, ja, der Chef hat sich ein Profil gemacht auf der Dating-Seite, hat sich selbst Chef genannt und dann gab es da diesen anderen Koch, der an seiner Frisur da so ein bisschen gerichtet hat, der irgendeinen Unfall hatte mit einem Fahrrad. Alles sehr viele Details, die da eingeworfen wurden, die irgendwie wichtig sein könnten oder auch nicht. Man wusste es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann in der zweiten Episode halt, wo dann weiter ermittelt wird und dann irgendwann kommt dann mal das mit den Schleifspuren und dann finden sie das mit dem Kostüm und dann war da irgendwie noch, ja, der kann es nicht gewesen sein. Dann wird mal irgendwie das mit dem Fahrrad aufgegriffen und dann wird irgendwie gesagt, ja, der war das und der kann es aber nicht gewesen sein. Und was Lasse schon sagt, am Ende kommt alles irgendwie zusammen. Alle haben da irgendwie ihre Gründe und Motive, die teilweise wieder absolut lächerlich sind, fand ich, und so gar nicht nachvollziehbar. Und am Ende kommt irgendwie alles zusammen und es ist absolut verwirrend und man blickt gar nicht mehr so wirklich durch, was ist denn da überhaupt jetzt passiert und was hängt wie zusammen. Also ich bin nicht gerade mit einem zufriedenen Gefühl, sage ich mal, aus diesem Filler-Zweiteiler gegangen, dass ich so am Ende gedacht habe, okay, das war gut, das ist nachvollziehbar, dem konnte ich folgen. Sondern es war wirklich, Moment, wie war das jetzt? Der hat das gemacht und die waren da und deswegen haben die das ausgeliehen, hatte aber mit dem Teil gar nichts zu tun, also war sehr verwirrend. Ja, nichtsdestotrotz ist es ein nicht ganz so schlechter Filler-Zweiteiler wie einige andere Episoden, die wir schon in vergangenen News-Podcasts besprochen haben. Gerne an dieser Stelle könnt ihr da nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Und deswegen, ja, würde ich sagen, es ist besser als die anderen Episoden. Man kann sie sich ansehen, aber es ist jetzt auch nicht diese zwei Episoden, wo ich sage, die waren recht gut gelungen. Von daher bleibe ich hier am Ende bei 2 von 5 roten Schafen und sage halt, oder überlasse es euch selber, ob ihr sagt, ja, wir geben dem Schaf mal eine Chance oder ob ihr sagt, nee, das klang jetzt alles nicht so überzeugend, lasse ich mal lieber aus. Ich würde doch noch an der Stelle einwerfen, man kann auch mal sagen, aus Sicht von Kindern, weil das ja immer noch eine Kinderserie ist auf eine gewisse Art und Weise, ich wüsste nicht, ob ich das mit 12 oder was auch immer geschnallt hätte. Also sowas Komplexes. Also aus Kindersicht ist es definitiv nur eine 2, wenn überhaupt, weil man wahrscheinlich nichts verstanden hätte in der zweiten Episode. Und ich bin jetzt mal so fair und sag mal 3 von 5, weil. irgendwie hat es dann doch Konsistenz. Hätten sie ein bisschen was vorgezogen und schon eine Enthüllung in den ersten Teil vielleicht gepackt, dann wäre es vielleicht auch angenehmer gewesen. Das hätte dann den zweiten Teil besser strukturiert. Also von daher, von der Story her, kann man ruhig eine 3 geben. Aber für Kinder ist es ja absolut nichts, so was komplett Konfuses am Ende da. Ja, Kinder sind aber auch inzwischen die kleinste Zielgruppe von Con, also die kleinste, die es inzwischen guckt. Und eigentlich war Con auch immer eher so ein Familiending größtenteils, weil sie haben ja einen relativ späten Abendprogrammplatz, also eher so eine Abendbrotsendung. Und das ist dann nicht mehr so richtig, also 12-jährige Kinder, das sind ja fast eher schon Teenager. Die sind da ja vielleicht noch wach, aber halt so die 8-Jährigen oder so, oder vielleicht noch Jüngeren, die sind da ja teilweise schon im Bett oder dann kurz davor. Ja, also also Aoyama sagt immer, er hat das nie irgendwie überlegt. Also er hat nie irgendwie gedacht, das ist jetzt, mache ich jetzt für Zielgruppe X, sondern er hat das halt immer als Serie für alle irgendwie gesehen oder als Serie halt für nicht was Bestimmtes. Und ich finde, das ist Con auch so als Sendung halt. Das kann man sich halt als Familie zusammen zum Abendbrot Das anschauen. passt dann Und wieder dann hat ganz jeder. gut. Dann können sich alle darüber austauschen, wie konfus das jetzt war. Und da wird man vielleicht am Ende dann auch vielleicht damit gut was zu reden haben. Da sind ja andere Episoden dann schwieriger. Das führt auf jeden Fall zu einem schönen Familienergebnis im Zweifel beim Diskutieren. Deswegen, das kann man auch noch mal erwähnen, gibt es auch kein rotes Blut mehr in Conan. Das liegt nicht daran, dass es Zensurbestimmungen gibt oder irgendwie, dass man es nicht zeigen kann. Andere Anime zu diesen Zeiten zeigen rotes Blut, aber Con hat der Produzent mal gesagt, weil Con so ein Anime ist, den man zum Abendbrot schaut, haben sie irgendwann sich entschieden, das Blut nicht mehr rot zu machen, damit man den Leuten nicht irgendwie den Appetit verdirbt. Also scheinbar irgendwie, man kann die Opfer Toten noch zeigen oder so, aber wenn das Blut dann rot ist, dann verdirbt es den Appetit. Deswegen macht man es nicht mehr. Ob das jetzt so die beste Begründung ist, keine Ahnung, aber sie machen sich auf jeden Fall Gedanken. Gedanken kann man sich auch machen zu den kommenden Episoden. Jetzt, wenn ihr es hier am Sonntag hört, am vergangenen Samstag gab es keine Con-Episode am 2.7. Da gab es wieder das alljährliche 24-Stunden-Musik-Event, irgendwie Love Saves the World. Spenden, 24-Stunden-Musikprogramm und dazu Spenden. Was so ein alljährliches Ding ist, das hatten wir in den letzten Jahren auch immer, dass dann halt, weil der TV-Sender, wo Con läuft, daran teilnehmen und da läuft dann halt ein Spendenprogramm, Charity-Event. Con kommt dann zurück am 9.7. mit einer einteiligen Filler-Episode, Megure, das Leben eines Inspektors in Gefahr. Oder Crunchyroll in den USA hat es auch irgendwie übersetzt mit irgendwie die Karriere in Gefahr von Migure. Keine Ahnung, wie das jetzt genau gemeint ist vom Titel her. Das ist so ein bisschen, muss man schauen, was da tatsächlich Inhalt der Folge ist. Und danach wissen wir es noch nicht, was genau da kommt. Da haben wir aktuell keine Angaben drüber. Uns fehlen ja noch potenziell ein bis zwei Episoden von Why Police Story. Ich würde mal vermuten, dass die kommen, bevor wir den nächsten Manga-Fall aus dem Hauptmanga bekommen. Aber ob das noch diesen Monat ist, mal schauen. Ich habe aufgegeben zu versuchen, nach welchem System oder sie irgendwie Wild Police Story ausstrahlen, aber vielleicht dann jetzt noch mal ein und dann eine zur Blu-ray-Veröffentlichung von Film 25. Naja, keine Ahnung, aber vielleicht oder wahrscheinlich diesen Monat erstmal keine Manga-Folgen mehr. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. Im Vergleich zu den letzten News Podcasts doch etwas kürzer. Da hat man schon gemerkt, dass der Juni von den News her ein bisschen mauer war, aber zumindest so mit FSK und so. Das ist ja schon mal eine coole News gewesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und verweise nochmal auf unsere Online-Präsenzen. Unsere drei Projektseiten, connews.org, da gibt es News, conwiki.org, da gibt es ein Wiki, conforum.org, da gibt es ein Forum. Wenn ihr lieber chatten wollt, dann geht ihr auf connews.org/Discord, da gibt es einen Invite-Link zu unserem Discord-Server. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews oder auf instagram.com/connews. Unterstützen gilt über Einkäufe über unseren Amazon Affiliate Link, indem ihr unseren Patreon unterstützt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost verseht. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns demnächst wieder.